Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Kommen wir gleich zur App. Eine iOS-App, nämlich der App Postbank Finanzassistent. Banking kann so einfach sein. Vorab gemerkt, diese App ist für das iPhone. Es ist keine Universal-App, die Postbank-Banking-App. Es gibt allerdings auch eine App fürs iPad. Da einfach im iPad-App-Store nach Postbank gucken und dann findet ihr das. Oder Postbank-Finanzassistent. Wie gesagt, jetzt dreht es sich um die iPhone-Version. Gratis, Version 2.8.0, Sprache Deutsch, Größe 34,7 MB, erfordert mindestens iOS 7.1 oder neuer und bei allen Bewertungen, das sind insgesamt 5.675, hat es eine Durchschnittsbewertung von 3,5 Sternen. Ich muss sagen, ich würde da durchaus 4 bis 5 Sterne geben. Nein, ich würde 5 Sterne geben, weil die arbeitet einwandfrei, die App. Und ja, was auszusetzen habe ich persönlich daran nicht. Wie ich schon angemerkt habe, es ist von der Postbank, es ist die Postbank Online Banking App für das iPhone. Wer also sich nicht dafür interessiert und kein Postbankkonto hat, der kann jetzt hier einfach abschalten. Ich weiß, das war geklaut, aber das musste jetzt einfach mal sein. Wer ein Postbankkonto hat und die App nicht nutzt, dem sei gesagt, wer nur da ein Konto hat, dann kann man durchaus den Postbank-Finanzassistenten nehmen. Wer natürlich mehrere Konten hat, wer hat heutzutage eigentlich nur noch ein Konto? Dann würde ich zum Beispiel auch irgendwie lieber Banking for I, heißt das, glaube ich, ne? Oder unter Android halt Banking for A, wie for Android, nutzen. Oder Finanzassistent oder eine dieser anderen Banking-Apps, wo ihr mehrere Konten hinterlegen könnt. Kommen wir einmal kurz dazu, was der Postbank-Finanzassistent alles kann. Man kann natürlich den Kontostand einsehen. Man kann finanzielle Spielräume und Sparpotenziale erkennen. Man kann Überweisungen vornehmen oder zum nächsten Geldautomaten finden. Und alles kann man einfach, ja, mit der Postbank-ID, klar. Und es gibt auch Touch-ID-Unterstützung. Zum Beispiel Überweisungsdaten mit dem QR-Scanner oder der Spracherkennung bequem erfassen. Mit der Funktion Geld anfordern, eigene Kontoinformationen per E-Mail versenden. Überweisungsfreigabe aus dem Online-Banking per Push-Mitteilung oder Touch-ID. Erneut überweisen, Daueraufträge, Terminüberweisungen und Umbuchung zwischen Giro, Spar, Kreditkarten oder Tagesgeldkonto. Mit einer Postbank-ID anmelden und alle Konten auf einen Blick sehen. Bei Anmeldung mit Kontonummer beliebig viele Postbankkonten hinzufügen. Autokategorisierung auch nach persönlichen Regeln. Unterstützte Kontoarten sind Girokonto, Sparkonto, Tagesgeld, Kreditkartenkonto, Anlagekonto, Baufinanzierungsdepot und Privatkreditkonten. Ausgaben vergleichen und in sich eigene Budgets setzen. Verfügbares Budget dank Budgetampel erkennen. Bargeldausgaben erfassen. Das ist das Finanzcockpit. Das ist also im Prinzip sowas wie so ein Mein Haushaltsbuch oder YNAB oder glaube ich, oder wie das alles so heißt. Also wo ihr halt sagen könnt, das ist mein Budget und das will ich dafür ausgeben und das dafür und ja, so halt. Eigene wiederkehrende Buchungen erfassen, Prognose über anstehende Umsätze berechnen. Direkte und verschlüsselte Kommunikation zwischen Ihnen und der Postbank einfach und sicher überweisen mit unseren Sicherheitsverfahren ChipTAN, Komfort oder Best Sign und so weiter und so fort. Also, ihr könnt euer Kontostand einsehen, Überweisungen tätigen, Budgets erfassen, es wird kategorisiert nach euren Ausgaben, ihr könnt das Ganze per Touch-ID absichern, was schön ist, was natürlich vielleicht eine Frage ist, ob das jetzt irgendwie auch sicher ist, aber es ist schön, dass es das gibt. Handy aufladen könnt ihr auch direkt, also dann wird irgendwie, ne, O2 etc. Kreditkarte, was ihr auch im Geldautomat machen könnt, Geldautomat, apropos, ihr könnt auch nach eurem Standort suchen und somit den nächsten Postbank-Geldautomaten finden. Wer da ein Konto hat, der kommt eigentlich meiner Meinung nach am Postbank-Finanzassistenten nicht drumherum. Außer ihr habt tatsächlich bei anderen Banken auch noch Konten, dann nutzt vielleicht lieber irgendwie eine der